Grüß euch Gott. Seit Jahren haust jetzt schon der Pumuckl bei Meister Eder und alles ist schon zur lieben alten Gewohnheit geworden. Das Sichtbarsein des Kobolds für den Schreinermeister, das Unsichtbarsein vor anderen Menschen, die drolligen Einfälle des kleinen Kerls ebenso wie seine Angewohnheiten und seine Dichtkunststücke. Nur eines stört den Pumuckl heftig, dass er immer mucksmäuserstill sein muss, wenn andere Leute in der Werkstatt sind. Und vor allem, er muss auch dann still sein, wenn er etwas ganz Dringendes zu sagen hätte oder den Meister Eder gerne auf etwas aufmerksam gemacht hätte. Er hat zwar schon ab und zu irgendwelche Laute in Anwesenheit von anderen Leuten von sich gegeben, aber das hat doch immer zu Verwirrungen und seltsamen Erklärungen geführt, wobei die Leute meistens den guten Meister Eder für ein bisschen verrückt hielten. Als neulich ein Kunde seinen Regenschirm in der Werkstatt stehen ließ und der Pumuckl das wohl beobachtet hatte, aber nichts sagen konnte, war das der Anlass für den Kobold, wieder einmal über diese Schwierigkeit nachzudenken. Der Meister tat nämlich einen tiefen Seufzer, als er den Schirm in der Ecke lehnen sah und sagte, oh mei, jetzt hat der Herr Gruber wieder seinen Schirm stehen lassen. Jetzt steht der wieder ewig bei mir rum und am Ende darf ich hier rein und ihm den Schirm nachtragen. Hätt's'n den nicht wenigstens umfallen lassen können, Pumuckl, damit man auf den Schirm aufmerksam wird. Ja, hätte ich schon können. Aber woher soll ich wissen, ob ich das darf? Plötzlich ist der dumme Schirm kaputt, in 1000 Scherben, wenn ich ihn umwerfe. Geh zu, ein Schirm ist doch kein Blumentopf. Und ein Pumuckl ist kein Schirmeumwerfer. Nachher hättest du mich doch irgendwie anders drauf aufmerksam machen können. Ja, anders, wie denn? Wenn ich dich zwicke, sagst du au, ja? Aber du denkst deshalb noch lange nicht an den Schirm. Und wenn ich den Herrn Gruber die Schuhbänder aufziehe, denkt der auch nicht an den Schirm. Und wenn ich die Nagelschachtel herunterwerfe, denken alle nur an die Nägel und überhaupt nicht an die Schirme. Und genau ist es mit den Streichholzschachteln, ja, ja. Wenn ich die Streichholzschachtel herunterwerfe. Na ja, das gebe ich ja zu, aber... Und wenn ich laut Achtung Schirm gerufen hätte, dann wäre der Herr Gruber vor Schreck umgefallen und nicht der Schirm. Dann wäre es vielleicht auch wieder falsch gewesen, was ich getan hätte. Ja. Der Herr Gruber, ja, jetzt ist auch bloß, dass du dir das alles überlegt hast und dass du bloß aus lauter Rücksicht bestehst. Das habe ich mir überlegt. Ich bin ein langer Überleger. So. Aber ich habe das nicht aus lauter, aber aus sehr viel Rücksicht getan. Ich bin ein Rücksichtsmuckel. Geh herauf. Muckel. Jawohl. Ich will oft was sagen, wenn Leute da sind, was sehr wichtig ist, will ich oft sagen, aber ich schweige dann wie ein Dings. Wie heißt der Fisch, der immer so schweigt? Goldfisch. Dafür redst du nachher umso mehr. Jetzt soll ich denn reden, wenn jemand da ist? Na, um Himmels Willen, ja, also nicht. Was soll ich denn tun, wenn wieder Schirme stehen bleiben? Oder wenn sonst irgendetwas Wichtiges passiert? Ja, du hast schon recht. Tu nix. Das ist mir bloß so rausgerutscht. Heute Nachmittag muss ich sowieso in die Friedenstraße. Da bringe ich den Schirmen Herrn Gruber vorbei. Ui, jetzt weiß ich was. Vielleicht sollte ich das nächste Mal piepsen. Was, piepsen? Ja, so. Piep. Also, dann machen wir jetzt ein Zeichen aus. Ja, mach. Also, einmal piepsen heißt Schirm. Piep. Was? Zweimal piepsen heißt Hut. Piep, piep. Und dreimal piepsen heißt Schirm und Hut. Okay. Piep, piep, piep. Okay. Und Schirm und Hut. Okay, und das ist doch ein... Nein. Okay, das ist doch ein Unsinn. Wieso? Abgesehen davon, dass das so oft nicht vorkommt, fällt da so eine Piepserei auf. Ja. Wir könnten höchstens irgendeinen unauffälligen Laut ausmachen, der Achtung heißt. Und dann sehe ich schon selber, was los ist. Ah ja, einen Laut, der Achtung heißt, ja, wenn fremde Leute dabei sind. Ja, oder gib Obacht, kann's auch heißen. Jetzt weiß ich was. Also einen lauten Laut, meinst du? Also ja. So vielleicht. So. Wie? Pass mal auf, so. Aber nein. Warum? Da fallen ja alle vor Schreck um. Nicht so laut. Dann vielleicht so. Aber geh zu. Das ist doch alles auffällig. Ja. Da fragt doch jeder, was war jetzt das? Na, es müsste laut sein, bei dem sie außer mir keiner was denkt. Irgendwas, das ganz alltäglicher laut ist. Husten vielleicht. Ja, das wäre schon besser. Bloß fragt mich nachher jeder, ob ich erkältet bin. Ja, ui, jetzt weiß ich was. Wenn ich belle, also weißt du, wenn ich einfach wie ein Hund belle, ja, da kriegt dann keiner einen Schrecken, weil ja immer irgendwelche Hunde bellen. Ja. Und es kann dich auch niemand fragen, ob du ein Hund bist. Mhm. Und also überhaupt, also Hund ist ja immer gut. Alle Leute sind sehr lieb zu Hunden. Ja. Und deshalb belle ich. Pass mal auf, ich belle. Ja, erst belle ich mal einen kleinen Hund und dann, ja, belle ich noch einen großen Hund. Ja, ja, ja. Also jetzt. Also, so. Fang an. Jetzt belle ich einen großen Hund. Ja. Und jetzt will ich einen Hund, den man auf den Schwanz tritt. Aber hör auf, das ist ja ein ganz greislicher Köter, den du da nachmachst. Wieso? Aber wenn du bloß einmal kurz bellst, ja, nachher gang schon. Ja. Das heißt also, Achtung, gib Obacht und oder sowas Ähnliches. Ne? Ja, ja, aber fein bloß, wenn's was Wichtiges ist, gell? Ja, ja, nicht, dass du jetzt dauernd bellst, wenn Kunden in der Werkstatt sind. Ja, nein, nein, nur wenn's ganz wichtig ist. Ja, das wird nämlich sehr schön. Das wird eine richtige neue Pumuckelsprache, eine Pumuckelbellsprache, eine Meister-Eder drauf aufmerksam mache Pumuckelbellsprache. Meister-Eder, schau, dein Pumuckel bellt wau. Er bellt, wenn etwas los ist, weil er im Bellen groß ist. Der Pumuckel ist schlau, drum bellt er wau, wau, wau, wau, wau, wau, wau. Dem Pumuckel hat die Vorstellung, in Zukunft dazwischen bellen zu dürfen, natürlich großen Spaß gemacht. Am liebsten wäre es ihm gewesen, wenn jetzt gleich viele Kunden in die Werkstatt gekommen wären, die alle etwas stehen oder liegen ließen, damit er hätte bellen können. Aber leider kam ausgerechnet an diesem Vormittag kein Mensch. Und mittags kam auch niemand. Der Pumuckl wurde ganz zappelig. Da musste sich eben eine andere Gelegenheit suchen, um das mit dem Bellen auszuprobieren. Und diese Gelegenheit ergab sich, als der Meister Eder nach dem Essen zur Krämerin ging, um sich Zigaretten und Wurst zu holen. Der Pumuckl hüpfte einfach hinter ihm drein und schlüpfte mit in den Laden. Was darf's denn nachher heute sein, Herr Eder? Ein Packerl Zigaretten und eine Wurst. Was nehme ich denn da gleich? Vielleicht ein bisschen von der Leberwurst da. Die sieht gut aus. Wie viel darf's denn sein? Na ja, 100 oder 150 Gramm. So ein Stiegel halt. Ja, schon recht. Was war denn jetzt das? Was? Haben Sie einen Hund mit reingebracht? Ich hab keinen Hund. Ja, was? Es hat doch gerade da herin beit. Das wird von draußen kommen sein. Nein, das war da herin. Da werden Sie einen enttäuscht haben. Herrschaft, haben Sie da einen Hund dabei? Ja, woher soll ich nicht plötzlich einen Hund haben? Sie wissen doch, dass ich keinen habe. Ich glaube, das ist der Boden, der da so tut. Nein, das war ein Hund. Vielleicht hat sich einer unter die Obstkisteln verkrochen. Da muss ich jetzt gleich nachschauen. Aber nein. Ah, ich hab's. Da liegt ja ein Magel am Boden. Das war's, warum er, darum hat's so gescheppert. Aber Herr Eder, es hat doch nicht gescheppert, sondern beit. Schon, aber das Magel wird mir runtergefallen sein. Oder vielleicht ist es ein Dogling. Ich weiß nicht. Jedenfalls, was macht's denn, Frau? Wissen Sie, mir pressiert's. Ich muss... Also, jetzt weiß ich nicht, wer von uns spinnt. Das Markel hat doch mit dem Bein nichts zu tun. Doch, das heißt, nein, da haben sie das Markel. Vielleicht ist es von einem Kunden. Und jetzt sagen sie mir, was macht, bitteschön. 2 Mark und 10 Pfennig. Ja, das kann ich gerade recht machen. Ja. Also, auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Da, schon wieder beiz. Haben die das kommt doch von draußen, hab ich doch gleich gesagt. Von der Straße ist gekommen, das Bein. Also, dass ich mich da so verhört hab. Ich hätte geschworen, dass da herin beit hat. Ich glaube, ich muss da einmal zu einem Monarzt gehen. Der Meister Eder war froh, als er mit seinem bellenden Kobold wieder auf der Straße war. Er war doch recht in Verlegenheit gewesen. Der Pumuckl dagegen war sehr zufrieden. Er hüpfte vor dem Meister Eder her, und weil gerade weit und breit kein Mensch zu sehen war, redete er, statt zu bellen. Bin der beste Hund von allen Hunden. Ich habe eine ganze Mark gefunden. Ja, schon. Lalalala. Aber weißt, in Verlegenheit hast du mich schon gebracht. Wieso? War das Markel eigentlich von mir? Das weiß ich nicht, das ist auf dem Boden gelegen, aber es war doch richtig, dass ich da gebellt habe. Na ja, so wichtig war es auch nicht. Aber ich gebe zu, dass du das nicht wissen kannst. Ja, aber Geld ist doch viel wichtiger als ein Regenschirm. Es war doch ein großer Bellspaß. Bellen ist eine sehr gute Erfindung von Pumuckl. Das Bellen hast du ja nicht gerade erfunden. Aber halt. Sei stark. Da vorne kommt gerade der Herr Direktor Weiß. Das ist ein alter Kunde von mir. Da bell ich. Nein, bell nicht Pumuckl. Das ist ein feiner Herr. Außerdem hat er selber einen Dackel dabei. Schauk. Bitte. Ich belle ja schließlich nicht wie ein Dackel, sondern wie ein Pumuckl. Ja, ist schon recht. Außerdem bell ich ja nur, wenn es nötig ist. Daran kann mich aber dann auch nicht die feinste Herrschaft der Welt hindern. Sei stark. Ja, grüß Gott, Herr Eder. Wie geht's Ihnen denn immer? Dankeschön, ich bin zufrieden. Aber lassest du den Handschuh. Aber nein, ich freue mich, dass ich Sie treffe, Herr Eder. So? Sie haben meine Empire-Möbel mit so viel Sachverständnis renoviert. Psst, sei still, Walti. Er kann es einfach nicht leiden, wenn ich auf der Straße stehen bleibe. Ja? Der Herr Eder ist ein liebes Herrle, Walti. Ja, ja, ist schon gut, Walti. Also, mit so viel Sachverständnis, dass es überall Bewunderung erregt. Na. Ich habe Sie schon weiter empfohlen. Also, jetzt kenne ich mich bald nicht mehr aus. Was suchen Sie denn, Herr Eder? Ich schaue, ob Sie was verloren haben. Ein Schirm oder sowas. Wie kommen Sie denn jetzt darauf? Ja, ja, weil es bellt hat. Ha, mein Walti bellt nie, wenn ich was verliere. Schön wär's ja. Ich verliere nämlich dauernd etwas. Ja, na, habe ich doch richtig gehört. Sie müssen was verloren haben. Aber nein, Sie haben falsch gehört. Ich habe nichts verloren. Ich verstehe ja schon, aber nein, ich sehe nichts. Dem kann man aber doch sicher mit einer stärkeren Brille nachhelfen. Nein, das liegt nicht an der Brille. Herrschaftszeiten, jetzt gib mir Ruhe, wenn da gar nichts los ist. Bisschen nervös, was, Herr Eder? Ja, Sie, ein Hund wäre nichts für Sie. Die haben andauernd was zum Bellen. Nein, das geht gar nicht gegen Ihren Hund. Bloß ich möchte bloß wissen, warum er bellt. Das weil er nicht will, dass ich auf der Straße stehen bleib. Aber nein, jetzt hab ich's. Weil Sie Ihren Handschuh haben fallen lassen und selber draufstehen. Drum hab ich's ja auch nicht gesehen. Ja, tatsächlich. Brav, Walti, brav. Das hätte ich nicht bemerkt. Du bist ein guter Hund. Hast den Handschuh vom Herrli gerettet. Ja, dann ist ja alles gut. Ich muss schleunigst weiter, Herr Weiß. Hab mich sehr gefreut. Ganz meinerseits, Herr Hitter. Ganz meinerseits. Ja, und vielleicht kommen Sie mal wieder bei mir in meiner Werkstatt vorbei. Also, wiederschauen, Herr Weiß, wiederschauen. Also, was? Also, dieser dumme Dackel hat von den Handschuhen überhaupt nichts gemerkt. Ja. Aber ich, der Herr Weiß, hätte den Handschuh liegen lassen und du hättest ihn nachtragen müssen. Wer weiß, in welcher Straße der Herr Weiß wohnt. Vielleicht noch in einer viel weiteren, weckeren Straße als der Mann mit dem Schirm. Ja, schon. Und wenn der Pumuckl nicht wäre, dann müsstest du überhaupt nur noch Handschuhe und Schirme spazieren tragen. Ja. Jawohl. Aber ein dummer Hund wird gelobt und über einen gescheiten Pumuckl wird nur gesäuft. Ja, ist schon gut, Pumuckl. Ich sag ja nichts. Und überhaupt, bloß, ich hab Hunger. Bellen macht sehr hungrig. Ja, ich hab ja Durst in der Tasche. Wir gehen gleich heim. Ich muss nur noch zum Schlosser vorgehen wegen die Beschläge. Ich will gar nicht Wurst, ich will Schokolade haben. Bellen macht nämlich Schokoladehunger. Ach wo? Doch. Bellen macht auch keinen anderen Hunger. Das kannst du ja gar nicht wissen, weil du ja noch nie gebellt hast. Schon, aber die Hunde, die wo bellen, haben auch bloß Hunger auf eine Wurst und nicht auf Schokolade. Ja, aber die Kobolde, die wo bellen, haben Schokoladehunger. Das ist eben der Unterschied. Na, freilich. No. Ui, ein Schokoladegeschäft. Komm, geh schnell hinein und kauf für deinen Pumuckl Schokolade. Ich hab jetzt keine Zeit. Und du musst nicht alles haben, was du dir einbildest. Also wenn du nicht gleich stehen bleibst, dann belle ich. Von mir aus. Ich belle, dass alle Leute zusammenlaufen. Na, sollen sie, ich geh weiter. Nein, du bleibst hier. Ja. Nein. Bist du da? Ich lass mich nicht erpressen. Nein, schauen schon, hör auf, sag ich. Sollen sie doch schauen, sollen sehen, dass du kein Herz hast für arme Pumuckl. Aber du bist doch unsichtbar. Das nützt dir doch gar nichts. Wenn hör auf. Du Schokolade? Jetzt erst recht nicht. Da kommen Leute. Wo ist denn der Hund, der da so bellt? Ja, ich hör's auch schon die ganze Zeit. Aber ich sehe ihn nirgends. Na, vielleicht kommt's aus der Wohnung. Das muss aus dem Keller kommen sein. Jetzt hat's wieder aufgehört. Freilich kommt's aus dem Keller, hab's ja gleich gesagt. Da, ja, jetzt kommt's ganz deutlich von da unten raus. Komisch. Zuerst hat's so gelungen, als käm's irgendwo von der Straße her. Aber jetzt hör es auch ganz deutlich aus dem Keller. Aus dem offenen Kellerfenster da. Mei, und wie's jammert, das arme Viecherl. Da muss man was tun. Vielleicht ist das Viecherl durchs Kellerfenster runtergefallen und kann sich jetzt nicht mehr helfen. Ja, wenn man wisst, wem der Keller gehört. Ja, fragen wir doch in der Konditorei da. Warten's, ich frag einmal. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wem der Keller da gleich neben Ihrem Laden gehört? Da muss ein Hund runtergefallen sein. So, aber, ja, danke schön. Da muss man beim Hausmeister läuten. Entschuldigen Sie, dass ich mich da einmische, aber ich glaube, das braucht's nicht. Und warum nicht? Weil bis Sie in den Keller kommen, ist der Hund längst nicht mehr drunten. Ja, woher wollen Sie denn das wissen? Ja. Da hören Sie, da fängt schon wieder an. Nein, wenn das Viechel rauskommt, dann hat es nicht gerade so jaulen. Jawohl, ich gehe jetzt zum Hausmeister. Ja, aber... Was sind Sie eigentlich für ein Mensch? Können Sie das mit anhören? Ich nicht. Die gute Frau ließ sich vom Meister Eder nicht aufhalten und ging zum Hausmeister. Die Leute hatten ganz richtig geraten. Der Pumuckl bellte wirklich aus dem Keller. Er war dort hinuntergesprungen, weil er Bellen aus dem Keller viel wirkungsvoller fand. Und weil er lieber Eders finsteres Gesicht nicht sehen wollte. Die Frau klingelte beim Hausmeister vergeblich, er war nicht zu Hause. Inzwischen blieben aber immer mehr Leute stehen und der Meister Eder wurde immer bestürzter. Am liebsten wäre er einfach weggegangen, aber das Gefühl, dass er da irgendwie noch eingreifen müsste, hielt ihn zurück. Die Frau kam also von ihrem vergeblichen Gang zum Hausmeister zurück. Das kann sich nur mein kleiner Hund handeln, dem Bellen noch. Also ich schätze, dass das ein Fuchsel ist. Der Hausmeister ist nicht da, da macht kein Mensch auf. Jetzt ist er wieder statt. Ich glaub, das arme Viecherl, das kann nicht mehr. Ja, aber da muss doch was geschehen. Also wenn niemand aufmacht, nachher gibt's noch eins, die Feuerwehr holen. Ja, das ist eine Idee. Aber hören's, Sie können doch nicht die Feuerwehr holen. Ja, warum denn nicht? Ich hab neulich in der Zeitung gelesen, dass die Feuerwehr sogar ein Orchkatzel gerettet hat. Ein Orchkatzel? Das ist doch was anderes. Aber in dem Fall... In dem Fall handelt es sich um einen Hund. Ja. Ich versteh's überhaupt nicht. Warum? Sie waren doch schon vorher der Herr, der wohl nicht einmal wollte, dass Sie zum Hausmeister gehen. Ja. Sagen Sie mal, was haben Sie denn eigentlich? Ja, es gibt Leute, die überhaupt kein Herz haben. Also, ich finde es nicht richtig, wenn man Feuerwehr ganz umsonst holt. Was heißt da umsonst? Das ist nicht umsonst, wenn man ein Tier rettet. Ich bin auch dafür, dass man die Feuerwehr holt. Jawohl. Also, machen Sie, was wollen. Aber ich sage Ihnen, es ist umsonst. Holt's doch Feuerwehr. Ja, ist gar niemand da, der ein Herz hat. Wenn's Einsteigen durchs Kellerfenster nicht ein Hausfriedensbruch war, darf ich ja selber untersteigen. Also ich telefoniere jetzt nach der Feuerwehr. Nein, das tun Sie nicht. Irgendjemand muss ja der Keller kehren. Ich leide bei irgendjemand, dass er mit mir in den Keller geht. Ich möchte bloß wissen, was Sie gegen die Feuerwehr haben. Ja, dass die was anderes zu tun haben, als umsonst da. Umsonst? Was Sie mit ihrem Umsonst? Also, warum? Da hören Sie sich doch auf. Ja, das können Sie ja gar nicht beurteilen. Nein, er hat schon recht. Er soll im ganzen Haus leiten. Der Meister Eder war zu dem Entschluss gekommen, selber in den Keller zu gehen, weil er hoffte, dann mit dem Pumuckl reden zu können. Auf keinen Fall konnte er die Feuerwehr anrücken lassen. Er klingelte also an irgendeiner Glocke im ersten Stock des Hauses. Und tatsächlich summte der elektrische Türöffner. Eder lief schnell die eine Treppe hinauf und sagte zu dem Mann, der dort wartend unter der Tür stand: Entschuldigen Sie, kehrt Ihnen ein Keller in dem Haus? Ja. Wissen Sie, aus dem Keller da bellt ein Hund raus und die Leute auf der Straße regen sich schon auf, weil sie meinen, der Hund hat sich eingezwickt. Ein Hund in meinem Keller? Ja. Das ist wohl kaum möglich. Ja, ob er in Ihrem Keller ist oder in einem anderen, das weiß ich nicht. Aber der Hausmeister ist nicht da und da habe ich mir gedacht, wenn Sie mich vielleicht in den Keller reinlassen täten. Ja, ich kann Ihnen doch nicht einfach die Kellerschlüssel aushändigen. Ich kenne Sie ja gar nicht. Ich stiehl Ihnen nichts. Ich möchte nur wegen dem Hund. Also gut, ich gehe mit Ihnen runter. Aber das braucht's ja nicht. Nein, das kann ich schon allein. Nein, ich komme schon mit. Ja, ich weiß natürlich nicht sicher. Ob wir den Hund finden? Wenn er wirklich im Keller bellt, dann werden wir ihn auch finden. Kommen Sie bitte. Ich höre aber gar nichts bellen. Nachher hat er halt vorübergehend aufgehört. Das tut er öfters. Wahrscheinlich geht ihm inzwischen durch der Schnaufer aus. Sehr seltsam, das Ganze. Gehen Sie bitte voraus. So, und wo ist nun Ihr Hund? Ich höre nichts. Ja, jetzt höre ich auch nichts. Hallo? Wissen Sie, der hört jetzt meine Stimme und drum hört das Bellen auf. Mir scheint das Ganze nicht recht geheuer. Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich in Wirklichkeit hier? Ja, den Hund rausholen. Nirgendwo ist hier ein Hund. Oder sehen etwas hier einen? Nein, ich sehe ihn nicht. Ja, wissen Sie, das kommt daher, weil Sie dabei sind. Allein, wenn ich war, noch kann ich ihn sehen. Sie, hören Sie mal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Alles, was Sie reden, kommt mir äußerst verdächtig vor. Sie kommen einfach, fordern den Kellerschlüssel, wollen unbedingt allein im Keller sein, sagen, hier wäre ein Hund. Natürlich ist nirgends ein Hund. Ja, ja, ich gebe ja zu, dass einer das seltsam vorkommen muss. Es ist ja auch komisch. Aber wenn ich einer sage, dass ich einen Kobold suche, dann glauben Sie mir es ja auch nicht, oder? Reden Sie keinen Unsinn. Es ist zwar kein Unsinn, wissen Sie, ich verstehe Sie. Ich möchte ja bloß nicht, dass gleich draußen die Feuerwehr holen, wo doch gar kein Hund da ist. Ja, aber Sie sagten doch eben, dass... Schon, aber das hat ja nicht gestimmt. Ich muss nur in den Keller, weil ich am Bellen verbieten muss. Und nachher gehe ich doch nicht zu den Leuten sagen, sie sollen sich beruhigen, der Hund ist weg. Aber es ist doch gar kein Hund hier. Nein, das verstehen Sie nicht. Lassen Sie bitte schon einmal was reden, wenn Sie mich für narrisch halten. Pumuckl! Pumuckl! Wenn du noch herum bist, nachher kommst du jetzt sofort raus, verstanden? Ein Wahnsinniger. Ich verständige die Polizei. Gehen Sie sofort aus dem Keller. Aber nein, ich kann doch nicht, bevor ich nicht weiß, was der noch alles anstellt da herum. Ja, wer denn? Der Pumuckl. Ist das Ihr Hund? Aber nein, das ist kein Hund. Ich hab's ja noch gesagt. Nein, das ist zu viel. Sie bleiben hier im Keller. Und ich hole die Polizei, verstanden? Rühren Sie sich nicht, ich habe einen Holzscheit in der Hand. Aber sobald Sie sich rühren, schlage ich zu. Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Aber so bleiben Sie doch da! Ich rühre mich auch gar nicht. Ich tue Ihnen da überhaupt nichts. Hallo! Jetzt habe ich die Bescherung. Zugesperrt hat der Keller dir auch noch. Jetzt bin ich eingesperrt. Oh mei, oh mei, oh mei. Was sage ich jetzt bloß, wenn die Polizei kommt? Pumuckl! Ja, ich bin ja schon da. Wenn's nicht so klar warst, nachher darf ich die jetzt durchhauen. Aber das war doch bloß ein Spaß. Ja, ein Spaß. Wie die Leute alle gedacht haben, ich bin ein armer Hund. Ja. Und haben so Mitleid gehabt. Ja. Und waren so lieb. Ja, freilich. Und ich wäre nicht nur da herum im Keller eingesperrt, sondern komme auch noch ins Kittchen. Wieso? Ich weiß ja gar nicht, was ich zur Polizei jetzt dann nachher sagen soll. Ja, kannst du denn hier wirklich nicht mehr raus? Ja, wo denn? Der Mann hat ja die Kellertür hinter sich zugesperrt. Ja, aber ich kann raus. Ich kann raus zum Kellerfenster. Ja, das nützt mich wenig. Doch, das nützt. Ich sause dem Mann nach und lass mich nur machen. Und halt, gib mir die Wurst, die du vorhin gekauft hast, schnell. Ja, aber zum Essen ist doch jetzt keine Zeit. Will ich ja auch nicht. Gib schnell her und hilf mir, dass ich da rausklettern kann. Mit der Wurst? Die Wurst ist doch sichtbar. Lass mich nur, ich bin doch sehr schlau. Komm, heb mich. Und tatsächlich hat niemand von den Leuten auf der Straße gesehen, wie plötzlich ein Stück Wurst auf die Straße kullerte. Sie redeten nämlich gerade mit dem Mann, der die Polizei holen wollte, und bestätigten ihm, dass da wirklich ein Hund gesucht wurde. Der Mann aber beteuerte, dass ganz bestimmt kein Hund, dafür aber ein Verrückter im Keller sei, und den hätte er eingesperrt. Darüber gerieten die Leute in eine so hitzige Debatte, dass sie, wie gesagt, wieder die Wurst sahen, die in einer Mauernische landete und dort ruhig liegen blieb, noch den kleinen Schlüssel bemerkten, der lautlos aus der Tasche des Mannes auf den Boden hüpfte und im Kellerfenster verschwand. Die großen Ohren von Pumuckl waren ganz rot vor Eifer, als er Meister Eder den Schlüssel gab. Da, schau mal, schau, was ich hab. Du kannst raus, das ist der Schlüssel. Ja. Woher hast denn du? Ganz einfach, unsichtbar am Hosenbein hinaufgeklettert, unsichtbar in die Tasche gelangt. Aber Pumuckl, das darf man doch nicht. Wieso? Das ist ja Taschendiebstahl. Nein, Diebstahl ist, wenn man etwas wegnimmt, ist aber nicht weggenommen, sondern bloß ganz kurz ausgeliehen. Nur so lange, bis du aus dem Keller draußen bist. Aber... Du lässt ihn einfach in der Kellertür stecken und dann meint der Mann, er hat vergessen, ihn abzuziehen. ja, schon. Aber ich konnte nicht wie ein Geist einfach auf der Straße erscheinen. Die Leute sehen mich, du. Was sag ich denn bloß? Du sagst einfach, dass du Hokuspokus hinausgekommen bist. Ach, geh zu. Dann sag eben, dass die Tür nicht abgesperrt war. Ja? Ja. Und was ist mit dem Hund, den ich gesucht hab und den die Leute da gehört haben und der da nicht da ist? Der Hund? Der ist doch da. Was? Den trägst du auf dem Arm. An Schmarrn, okay. Sich doch niemand, wenn ich die auf den Arm trage. Aber mich? Wieso denn mich? Du wirst einen echten Hund tragen, weil ich dir mit Hilfe von der Wurst einen echten Hund bringen werde. Ah, nicht? Also, pass auf, ich komme jetzt mit dem Hund ins Treppenhaus, ja? Gehe inzwischen rauf und öffne die Haustüre einen Spalt und dann komme ich. Also, Und wisst ihr, was der Pumuckl getan hat? Er hat die Wurst aus dem Mauerwinkel geholt und ist wie der Blitz zu einem Dackel gesaust, der gerade auf der anderen Straßenseite herumschnupperte. Dem hatte die Wurst vor die Nase gehalten, aber wie der Hund danach schnappen wollte, hüpfte und sprang die Wurst davon, als wäre sie ein Gummiball. Und sie hüpfte durch den Türspalt zum Eder und der Hund hinterdrein. Da konnte der Meister Eder nicht anders als lachen. Er nahm den Dackel auf den Arm und trat hinaus auf die Straße. Na, also, kommt ja der Herr, na, also mit dem Hund. Also ich hab doch richtig gehört, bin doch nicht verrückt. Aber ich habe diesen Herrn doch in den Keller gesperrt. Jetzt weiß ich nicht, bin ich verrückt oder dir? Ich bin ganz normal. Ihr Kellerschlüssel steckt übrigens an der Kellertür. Holen Sie ihn gleich, dass niemand wegnimmt. Und da ist ja das liebe Hunderl. Hat er sich wehgetan? Nein, gar nicht. Na, so ein Netzdackel. Mei, wie bist denn du in den Keller gekommen? Ja, wo war er denn gesteckt? Ja, wird sich halt verlaufen haben. Ja, ob der jemand im Haus gehört oder... Nein, bei uns im Haus hat niemand einen Dackel, das weiß ich sicher. Also wenn er niemand gehört, dann muss man zur Polizei bringen. Der Herr, der mich in den Keller gesperrt hat, der wollte sowieso zur Polizei gehen. Ja. Da haben sie den Hund, gingen sie nur jetzt damit auf Polizei, damit sie den Weg nicht umsonst machen. Und mich entschuldigen die Herrschaften jetzt. Feuerwehr brauchen sie auch nicht mehr holen. Ja, gell, Dackel. Und jetzt bist du froh, dass du wieder heraus bist. Hat dich das brave Herrle rausgeholt? Na, das Band, das werde ich nie vergessen. Ich auch nicht. So kam's, dass alle Leute sehr zufrieden waren. Nur der Herr aus dem ersten Stock, dem der Meister Eder den Dackel in den Arm gedrückt hatte, der stand und wusste nicht, wie ihm geschah. Aber auf die Polizei ist er doch nicht gegangen. Der Dackel hatte nämlich sein Frauchen über der Straße erspäht und ist dem Herrn einfach aus dem Arm gesprungen und davongelaufen. Der Meister Eder aber und der Pumuckl sind einigermaßen erschöpft in der Werkstatt angekommen. Also weißt, Pumuckl, das mit dem Bellen, das lasst in Zukunft lieber sein. Mir langt's, wenn du dich bemerkbar machst, wenn ich allein bin mit dir. Ja. Das ist schade. Warum? Ja, dann musst du eben alle Schirme allen Kunden nachtragen, wie zum Bleistift-Beispiel den da. Jäckel, ja. Da steht er noch. Aber ich habe jetzt zuerst Hunger. Ich auch. Riesigen Schoko... Nein. Ich habe Wursthunger. Na, die Wurst hat ja der Hund gefressen. Obst, Stauden, Busch, Hund, Holler, Baum. Was machen wir denn jetzt? Ja, nochmal eine holen. Aber diesmal bleibst du daheim, gell? Oh, entschuldige. Ich wollte ja nicht mehr bellen. Aber ich sage dir, das Bellen, das kann man sich richtig angewöhnen. Keine Sorge, er hat sich's nicht angewöhnt, der Pumuckl. So wenig, wie er sich die Leidenschaft für Schokolade abgewöhnt hat. Er hat schon noch ein Stückchen bekommen, aber Strafe muss sein, erst am nächsten Tag. Und wie die Geschichte vom Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht, das hört ihr das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.